Orange FM. Hallo liebes Fritz, du bestes Radio von Welt und Universum, du streitbares und kreatives und lautes Ding. Hier ist Momo Feitelhauser. Ich war einige Jahre die Radio Fritz in der Morgen zusammen mit Holger Klein. Jennifer Lopez und gerade mit Thorsten von den Beatsteaks geklärt, er findet sie nicht sexy, aber ja. Peinlichkeit, Wedding Planner war ein guter Film, obwohl Mädchenfilm. Ja. Ich plaudere alles aus. Ja, ist okay. Die, die sich später zugeschaltet haben, sollten dann auch an dieser Stelle wissen, dass Momo Feitelhauser... Nein, ja, jawohl! Ja, beim Hütchenspiel 100 nein, Mark verloren. Nein. Ich war 15 klein und blöd, aber nicht blond. Mit 15 habe ich, naja... Ich durfte dann weiter den Blue Moon machen und habe da einfach sehr viel mit euch auch im Blue Moon gegrübelt und gelacht und geweint und mich in Rage geredet über zwischenmenschliche Geschichten und Dinge, die in der Welt passieren, und habe auch diese Jahre in wahnsinnig guter Erinnerung und freue mich jetzt einfach, wenn wir alle zusammen am 2.3. in der Columbia-Halle feiern, und weil eins meiner Lieblingslieder ist zum Feiern, Rage Against the Machine, Killing in the Name, wünsche ich mir das jetzt. Und wünsche Fritz alles, alles Liebe zum Fritz und 20. Geburtstag. Hallo, ich bin Jan-Philipp Schlüter. Ich war Anfang der 2000er, glaube ich, bei Fritz als Reporter und als Executive Producer, habe also Sendungen produziert. Und wie das so ist, wenn man sich nicht benimmt, wird man weit weggeschickt. Und mittlerweile bin ich in Südafrika, in Johannesburg. Da bin ich der ARD-Korrespondent für das südliche Afrika, fürs Radio. Meine Lieblingserinnerung an die Zeit bei Fritz, und da gibt es relativ viele, vor allem natürlich die Weihnachtsfeiern im Team, die sind aber vielleicht nicht für die Öffentlichkeit gedacht, die Geschichten, die dort passiert sind. Meine Lieblingsgeschichte aus der Arbeit war, glaube ich, die, wir hatten mal einen Kicker im Studio, der war vor allem für Gäste gedacht, und ich habe die Morningshow produziert mit einem Moderatorenteam, dessen Namen ich hier aus Rücksichtnahme auf ihre berufliche Laufbahn nicht nennen möchte. Die waren auch sehr kickerbegeistert, ebenso wie ich, und wenn wir mal einen längeren Song in der Sendung hatten oder auch ein Double Play, also zwei Songs hintereinander, dann sind wir schnell rüber ins Nachbarstudio an den Kicker und haben da schnell eine Partie ausgespielt. Das ging so lange gut, bis irgendwann sehr früh morgens plötzlich der Chef in der Tür stand und sich ein wenig gefragt hat, warum die zwei Moderatoren nicht im Studio sind und warum ich als Producer nicht an meinem Producerplatz bin. Und dann hatte sich das gehabt mit den morgendlichen Kicker-Sessions. Irgendwie schade, aber für die Qualität der Sendungen war das vermutlich sehr sinnvoll. Ja, das war meine Erinnerung. Liebes Fritz, herzlichen Glückwunsch zum 25. Man sieht es dir nicht an. Und mein Geburtstagswunsch-Song für dich ist von einer Band, die ich immer mit Fritz verbinde, die ich aber nie wirklich leiden konnte. Knorkator haben wir damals rauf und runter gespielt. Ich werd so ein Schwein war einer dieser Songs, die ich nicht wirklich verstanden habe, die ich dir aber hiermit von Herzen zum Geburtstag widme. Alles Gute, feiert schön. Herzliche Grüße aus Johannesburg, Südafrika. Bye, bye. Fritz. Vor ein paar Monaten einen großen Schweinebraten ganz alleine aufgegessen hatte, konnte ich doch noch nicht wissen, dass die Erdinformationen mit der Nahrung aufgenommen unter äußerst günstigen Umständen des menschlichen körpereigenen kompatiblen Chromosomen zu bekommen, neuartigen genetischen Kombinationen verbinden. Hab ich zugegeben, noch nix davon mitbekommen. Hab nur etwas zugenommen, das kann ja wohl mal vorkommen. Doch meine Beine begannen mit der Zeit kürzer zu werden. Und aus meinen Haaren wurden ganz allmählich harte Borsten. Meine intellektuellen, dächterischen Fähigkeiten ließen auch langsam zu wünschen übrig. Dieses Lied ist zugegeben nicht gerade sehr gut gelungen, doch dafür enden alle Zeilen auf EN. Ich werd zum Schwein. wird zum Schwein. Ich wird zum Schwein. Ich wird zum Schwein. Ich wird zum Schwein. Eine Minute nach halb sechs. Hallo meine lieben und netten, hier ist MC Fitti. Ich grüße euch alle. Schön, dass ihr da seid. Und wisst ihr was am schönsten ist? So schön, dass es Radio Fritz gibt, weil Radio Fritz ist ein bisschen wie eine Mama und wie ein Papa zusammen, Alter. So richtig Family-Style, ey. Ey, und wisst ihr was? Zum Geburtstag gibt's jetzt hier noch einen Song von mir, Alter. Und der ist nämlich richtig gut. Das ist ein Kumpel von mir, Big Mike und sein Kumpel Gianni La Bamba aus Köln. Die machen richtig gute Musik, ey. Und das ist einfach mal ein Traum. Der Song heißt Was soll der Quatsch? Und geht ab. Und im Radio Fritz. In der Bierbar ist irgendwie viel los. Ich nur rum, sie so mancher Schuss. Scharfe Hühner überall. Zerrissene Jeans, Dauerwellen, die Blusen prallen. Du kriegst an, bringst mir ne Schabau. Schussmenge und du steht vor der Tür. Noch eine Drink und na fahre zu mir. Du siehst Mike, so jetzt mach ich mit. Ich sag Poppe ob Pulver, das ist der Hit. Mit gutem Shampoos komm ich prima parat. Ever um Schnee könnt der Testosaurus in Fahrt. Dreck und du bist happy, bis die Sonne aufgeht. Was soll der Quatsch? Kommt rein mit mir weg. Denn um Kurs kannst du Pumpe wie der wilde Stier. Was soll der Quatsch? Kommt rein mit mir weg. Kruppi und kannst du Pumpe wie der wilde Stier. Oh, oh, oh, oh. Und nur noch 7 Mal schlafen, dann werden wir Fritz und 20. Und damit ihr wisst, wer da alles Geburtstag hat, moderieren heute 102,6 Moderatoren. Ich bin eine von ihnen, Henrike Möller ist mein Name. Ihr kennt mich von Nordlichter, das ist eure Sendung auf Fritz, die euch jede Woche in der Nacht auf Samstag mit skandinavischer Musik versorgt. Vielleicht habt ihr mich aber auch schon bei Trackback gehört, das ist die Sendung mit Internet und so, immer samstags. Die meiste Zeit bin ich aber Reporterin und das verbinde ich eigentlich auch mit Fritz, also schräge Sachen ausprobieren, interessante Menschen kennenlernen, Horizont erweitern. Und es gab da mal einen Reporterjob, der hat mich richtig an meine Grenzen gebracht. Ich war beim Indoor Skydiving, also ich habe so einen neuen Windkanal in Berlin ausprobiert Und ich bin jetzt eh nicht so der Action-Typ und ich habe dann im Windkanal extrem Panik bekommen. Also ich hatte das Gefühl zu ersticken. Ich hätte sehr gerne abgebrochen, aber der Kameramann dann so, weil wir wollten da auch noch einen Videoclip draus machen, du bleibst da schön drin, weil wir brauchen unbedingt noch mehr Bilder. Wir könnten uns jetzt passend dazu I Believe I Can Fly von R. Kelly geben, aber das ist mir, glaube ich, eine Nummer zu cheesy, das erspare ich uns. Stattdessen habe ich eine Band für euch, die mindestens so viel Adrenalin bei mir freisetzt wie Indoor Skydiving. Everything Everything mit Night of the Long Knives. Ihr hört Fritz und weil heute nicht irgendein Tag, sondern Freitag ist, da klingt euer Radio heute auch wieder ein bisschen anders, denn ja, Freitag ist bei uns unser neuer Vorglühtag für die große Fritz und 20 Geburtstagssause nächste Woche. Mein Name ist übrigens Jule Jank. Ich bin hier eigentlich Reporterin bei Fritz, habe mich heute aber mal unter die 102,6 einmaligsten Moderatoren gemischt. Denn heute moderieren hier nämlich eine ganze Menge Leute. Ich würde mal fast behaupten, so viele wie noch nie. Und alle kommen eben nur einmal ans Mikro. Und ja, jetzt bin ich an der Reihe. Tachchen. Vielleicht habt ihr ja schon mal einen Beitrag von mir gehört. Ich habe einen recht starken Faible für skurrile Geschichten, könnte man sagen. Und ich mache oft so Undercover-Aktionen bei Fritz. Ich war zum Beispiel mal in einem Ballkleid mit Kuchen und Luftballons auf einem WG-Casting. Ich habe mich in einem Pommeskostüm auf eine Privatparty geschlichen. Oder letzte Woche, da war ich erst als Rotkäppchen auf einer Wolfs-Info-Veranstaltung. Also so Sachen mache ich hier. Aber bevor ich mir bei Fritz lustige Geschichten ausgedacht habe, da war ich auch schon wirklich ganz, ganz, ganz lange vorher Fritz-Hörerin. Und mit 14 dann auch zum ersten Mal hier in den Fritz-Studios. Da hatte ich nämlich damals meine Lehrerin überredet, dass wir hier mit der Klasse doch mal bei einer Führung mitmachen könnten. Und ich weiß noch ganz genau, wie super spannend ich hier irgendwie alles fand. Und aber auch noch, wie Holger Klein damals am Mikro saß und dann zu uns meinte, ey Leute, wenn ihr mal einen richtig geilen Job haben wollt, dann müsst ihr unbedingt zum Radio gehen. Ja, ich hab's mir zu Herzen genommen, Holger. Auch an der Stelle nochmal danke für den Tipp. War ein guter Tipp. Denn für mich ist Radio einfach wirklich immer noch eigentlich das faszinierendste Medium überhaupt. Auch wenn ja meine Oma jedes Mal, wenn wir uns sehen, wieder fragt, wann ich es denn endlich mal zum Fernsehen schaffe. Und dann sage ich jedes Mal, Mann, Oma, ich bin doch wirklich total glücklich beim Radio. Ich will ja gar nicht zum Fernsehen. Und gut, ihr habt es verstanden. Also meine Oma hofft es jetzt nicht so. Ich aber umso mehr, dass ich noch viele lustige Geschichten im Radio erzählen werde. Und kündige jetzt mal die nächste Musik an. Und zwar von einer Band, die ich sehr mit meiner Anfangszeit als Fritz-Hörerin verbinde. Hier kommt Mia mit Hungriges Herz. Pampe Marinski und Abieta 12. Außerdem Vollpacht und Hackelzut. Ach nee, warte mal. Das war der falsche Zettel. Herzlichen Glückwunsch, Fritz, 25 Jahre alt. Das ist ein ordentliches Stück Holz und wir haben 6 Jahre davon zusammen verbracht. Es war eine schöne Zeit, ich habe es geliebt und ich denke noch oft und sehr gerne daran zurück. Happy Birthday, deine Natze. All of us. Give me a run for my money. There was nobody, no one that run me. So give me a run for my money. Spend bubbly, feeling lovely. Es ist 18:01 Uhr. Hallo Jens, nices Rentner-Life. Ja, hallöchen, hier ist Daniel Klaus, Fritz-Reporter und auch so Moderator bei meinem Fritz am Wochenende morgens. Ich liebe es, wenn mein Wecker um 5 klingelt. Und irgendwie überall, immer wo jemand krank ist, da moderiere ich auch so Radio Fritz noch am Nachmittag und so gerade. So, und ich wollte ganz kurz diesen besonderen Freitag, ja, wir glühen ja immer freitags vor mit euch, vor unserem Fritzen 20. Geburtstag. Und an diesem Freitag hört ihr 102,6 Moderationen von 102,6 Moderatoren. Ich hoffe die ganze Zeit, dass ich nicht der 0,6. Moderator bin, den wir hinten noch brauchen. Aber ich wollte die Gelegenheit ganz kurz nutzen, um euch meine liebste Fritz-Geschichte zu erzählen. Das ist nämlich gar nicht so lange her. Vergangenen Sommer Hotel Chemnitzer Hof in Chemnitz. Ich wollte mich an dieser Stelle herzlich entschuldigen nochmal bei dem älteren Ehepaar, was morgens um 6.30 Uhr in der Lobby gewartet hat und auf den Transfer zum Bahnhof gewartet hat. Sie sah nicht danach aus, aber ich war dienstlich unterwegs. Als ich um 6.30 Uhr komplett von oben bis unten mit Glitzer und Konfetti beschmiert an die Rezeption kam und nach meinem Schlüssel gefragt habe. Der Blick, als die Fahrstuhltüren zugingen und die beiden mich noch angeguckt haben auf dem Sofa sitzend in der Lobby, den werde ich nie vergessen. Ich hoffe, sie haben den Schock verarbeitet und ich wiederhole, es war eine Dienstreise. Es war nicht das, wonach es aussieht, denn besonders wahrscheinlich ist, dass ich ziemlich laut am Tresen gesagt habe: Guten Morgen, ich bin von Fritz und ich bin Daniel Klaus, ich brauche bitte meinen Schlüssel. Falls Sie mich zuordnen können, es tut mir leid und auch wenn es nicht danach aussah, ich war geschäftlich unterwegs, es war eine Dienstreise. So, und um schnell aus der Nummer wieder rauszukommen, wünsche ich mir was von Kraftklub. Und zwar, meine Stadt ist zu laut, denn obwohl wir Hauptstadt sind hier in Berlin, man kann es auch mal ein bisschen ruhiger angehen lassen, gerade bei mir im Hinterhof. Liebe Grüße. Fritz. Mir das glaubt oder nicht, ihr seid jung, war ich auch, ich hab selber Mist gebaut, aber ich war nicht so laut. Braucht man denn zum Jungsein unbedingt verdammten Krach, dann betreibt doch eure Clubs irgendwo am Rand der Stadt, aber nicht in meiner Nachbarschaft, nicht vor meinem Haus. Das gehört ja alles mir, weil ich hab das gekauft. Ganz genau, ich schütze nur mein Eigentum. Hättet ihr das Geld wie ich, würdet ihr das gleiche tun. Wir sind hier nicht bei Rio Reiser, gehst du schon? Hier ist nichts besetzt außer meinem Telefon. Ich hab Prinzipien, kann keiner mir verbieten. Ich steig in den Q7, bei euch steigen die Mieten. Oh, meine Stadt ist zu laut, ich halte es hier nicht aus. Oh, meine Stadt ist zu laut, alles dreckig und es riecht nach Rauch. Ihr noch immer nicht verstanden habt, wie Dinge funktionieren. Ich bin nicht böse und gemein, ich bin nicht der Feind. Ich hab Verstöße angezeigt, nicht persönlich gemeint. Aber wir brauchen geil streiten, wir leben in einem Rechtsstaat. Könnt ihr euch nicht leisten, ja dann habt ihr eben Pech gehabt. Ich war von Anfang an für die Zukunft dieser Stadt. Ist das denn zu viel verlangt, bisschen Ruhe in der Nacht? Oh, meine Stadt ist zu laut, ich halte es hier nicht aus. Und es riecht nach Hause.